persönliche CO2-Budgets für alle. Das individuelle Klimakontingent. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Immanuel Kant. Wenn wir das kluge Zitat von Immanuel Kant ernst nehmen, müssen wir es auch auf die Nutzung unserer Atmosphäre übertragen. Denn das Klima erhitzt sich aufgrund immer schneller ansteigender, kaum gebremster Emissionen. Seit der Industrialisierung hat der Mensch die Zusammensetzung der Atmosphäre entscheidend verändert und den Anteil an Treibhausgasen, besonders an Kohlendioxid, erhöht. Die Warnzeichen sind unübersehbar. Die Klimakrise ist bei uns angekommen. Aber trotz des Pariser Klimaabkommens, trotz all der aufrüttelnden Berichte des Weltklimarats, noch immer steigt die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre und weltweit befürchten Klimaforscher, dass das 1,5-Grad-Ziel kaum noch zu halten ist. Durch unser egoistisches Handeln heute verfrühstücken wir gerade die Freiheit künftiger Generationen. Das Problem mit der Allmende. Allmende, Gemeindeflur oder auch das Gemeindegut sind sehr alte Begriffe aus dem Recht. Unter Allmende versteht man seit dem Mittelalter gemeinschaftlich nutzbares Land. Es darf von den Bauern eines Dorfes als gemeinschaftliches Eigentum genutzt werden. Jeder kann dort also beispielsweise seine Kühe grasen lassen. Eine kurze Geschichte des Neids. Ein paar Bauern teilen sich eine Gemeinschaftswiese, die Allmende. Jeder von ihnen treibt in etwa gleich viele Rinder dorthin, insgesamt aber nur so viele, dass die Wiese nicht überweidet wird. Dann erhöht ein Bauer die Zahl seiner Rinder. Das Gras auf der Gemeinschaftswiese wächst nun ein bisschen weniger gut. Aber einer der Bauern ist jetzt reicher als die anderen. Es ist zwar jedem bewusst, dass eine Wiese eingeht, wenn zu viele Tiere auf ihr weiden, doch Menschen sind auch egoistisch. Und so fragt sich jeder Einzelne, warum ausgerechnet er sich an die Regeln halten soll, wenn die Weide doch nun ohnehin übernutzt ist. Also treiben viele Bauern mehr Kühe auf die Allmende. Schnell verwandelt sich die grüne Wiese in ein Matschfeld, auf dem gar keine Rinder mehr grasen können. Jeder hat es kommen sehen, aber jeder hat auch gewusst, dass es nichts bringt, als Einziger bescheiden zu bleiben, denn dann wäre die Wiese trotzdem von den anderen zerstört worden. Und man hätte außerdem noch weniger verdient als alle anderen, die sich nicht an die Grenzen nachhaltiger Nutzung gehalten haben. Am Ende haben alle alles verloren. Eine Tragödie. Auch unsere Atmosphäre stellt ein solches gemeinschaftliches Eigentum dar, das jeder nach Gutdünken nutzen und leider auch übernutzen darf. Die Folge dieser Übernutzung, die globale Klimakrise, ist bereits im vollen Gange. Wenn es von diesem begrenzten Gut zu wenig gibt, welches aber viele nutzen wollen, liegt es auf der Hand, dass dieses Nutzungsrecht rationiert werden muss. Und es ist auch selbstverständlich, dass jeder ein gleichrangiges Gebrauchsrecht an dieser öffentlichen Ressource Atmosphäre hat. Die Weltgemeinschaft lebt derzeit über ihr ökologisches Budget, weil es keine persönlichen Budgets gibt. Kohlenstoff ist das Schmiermittel unserer Wirtschaft. Dadurch kommt es allerdings überall zu Ressourcen- und Senkenproblemen. Die Nutzung unterliegt nämlich derzeit immer noch keiner vernünftigen Kontingentierung. Diese Knappheit muss daher budgetiert werden. Das Ausgabevolumen des ECO setzt dabei konsequent die Rahmenbedingungen, die zwingend erforderlich sind, um das Klimaziel einzuhalten. Dabei gewährleisten persönliche Emissionskontingente zuverlässig, dass niemand über seine Verhältnisse zu Lasten aller anderen konsumieren kann. Denn niemand würde wohl ernsthaft in Frage stellen, dass man nichts mehr kaufen kann, wenn das Geld auf dem Konto alle ist. Oder dass es natürlich sinnvoller ist, etwas seltener zu verreisen, dafür aber noch Geld übrig zu haben, um Lebensmittel einkaufen und im Winter die Wohnung heizen zu können. Wenn das Geld nämlich fast ausgegeben ist, reicht es ja ansonsten nicht mehr für das Nötigste. Klingt logisch, ist es auch. Aus diesem Grund orientieren wir uns anhand von Preisen, was wir uns leisten können und für welchen Konsum unser finanzielles Budget noch reicht. So wie mit unseren Finanzen verhält es sich auch mit unserem Klimagasbudget. Dieses ist, realistisch betrachtet, genauso endlich wie unser Geld auf dem Bankkonto. Im Moment ist dieses Budget aber leider nicht direkt an unser Konsum- und Umweltverhalten gekoppelt. weil der Preis einer Sache in Euro, Dollar, Yen nicht den Preis für die Umwelt widerspiegelt bzw. deren Belastung abzubilden in der Lage ist. Ein sinnvolles Kontingentieren von Treibhausgasemissionen findet bisher kaum statt und dies bei einer der lebenswichtigsten Ressourcen unserer Erde, der Atmosphäre. Klimagasemissionen müssen daher quantifiziert, personalisiert und limitiert werden. Denn die Menschheit hat kein Energieproblem, sondern ein Emissionsproblem. Da jeder Weltbürger ein gleichrangiges Recht hat, diese Ressource zu nutzen, bekommen alle ein persönliches Emissionskontingent in Form der Komplementärwährung ECO zur individuellen Verwendung zur Verfügung gestellt. Um diesen privaten Konsum zu erfassen und abzurechnen, bedarf es persönlicher Klimakonten. Auf diese überweist die Klimabank, analog eines normalen Girokontos, einen für alle gleichen Betrag des ökologischen Grundeinkommens. Ziel ist es, die Emissionen des persönlichen Konsums zu erfassen, mittels der Parallelwährung ECO zentralisiert abzurechnen und somit gerecht und sehr effektiv zu limitieren. Nur natürliche Personen erhalten ein Klimakonto. Die Industrie erhält keine eigenen Budgets, sondern lediglich ECO-Verrechnungskonten. Diese kostenfreien Emissionsbudgets bekommt jeder Bürger monatlich auf sein persönliches Klimakonto ausgezahlt. Der Verbraucher bezahlt von nun an neben dem Marktpreis der Produkte zusätzlich deren ökologischen Wert mit der Klimagaswährung ECO. Ein Handel dieser Komplementärwährung ist für Privatpersonen an der Klimabörse möglich. Konsumfreiheit durch persönliche Emissionsbudgets statt staatliche Bevormundung in vielen Lebensbereichen. Während bei der CO2-Steuer versucht wird, durch gezielte Verteuerung einzelner Bereiche eine partielle Verhaltensänderung bei klimaschädlichem Konsum zu erreichen, ermöglichen handelbare, persönliche Emissionsbudgets volle Souveränität der Bürger über ihre Konsumentscheidungen. Wer beispielsweise nicht darauf verzichten möchte, auch weiterhin mehrere Fernreisen im Jahr zu unternehmen, der kann dies selbstverständlich tun, muss sich aber dafür an anderer Stelle einschränken. Genauso wie mit Geld auch. Beim Überziehen des Klimakontos wird, ähnlich wie auch beim herkömmlichen Geldkonto, beispielsweise eine weitere Abbuchung im Supermarkt an der Kasse verweigert. In diesem Fall kann der Kunde versuchen, sich zusätzliches Klimakontingent an der Klimabörse zu besorgen oder aber den Kauf auf später verschieben. Auch ein gewisser Dispositionsrahmen, ähnlich wie bei einem Girokonto, ist denkbar. Für größere Anschaffungen, wie etwa den Kauf eines Hauses oder Autos, für die das Klimajahresbudget eines Bürgers nicht ausreicht, ist es vorstellbar, ähnlich zum Kapitalmarkt, ein Klimadarlehen in realistischem Umfang bei der Klimabank aufzunehmen und diesen Kredit über einen längeren Zeitraum abzutragen oder sich das benötigte Kontingent an der Klimabörse zu kaufen. Natürlich vorausgesetzt, es steht dort aktuell die benötigte Summe ECO zur Verfügung, weil jemand sein nicht benötigtes Kontingent zum Kauf anbietet. Den Preis für gehandelte individuelle Emissionen wird der Markt dabei ganz automatisch regeln. Um eine geeignete Handelsplattform zu schaffen, ist die Einführung einer supranationalen Klimagasemissionsbörse sinnvoll, um nicht benötigte bzw. zusätzlich nachgefragte Klimakontingente zu handeln. Das Konzept persönlicher CO2-Budgets ähnelt also unseren gebräuchlichen finanziellen Budgets. Die CO2-Währung ECO überlässt dabei den Menschen selbst die Entscheidung, welche Maßnahmen zur Emissionsreduktion sie treffen wollen. Kleinteilige Gesetzgebungen, die in viele Lebensbereiche eingreifen, werden überflüssig und damit auch deren Durchsetzung, Kontrollen und Bestrafung bei Nichteinhaltung. Der ECO ist daher ein Instrument der Freiheit, im Gegensatz zu vielen die Menschen bevormundenden Regelungen. Und er garantiert darüber hinaus wirkungsvoll die Einhaltung der verabredeten Emissionsobergrenzen. Denn unsere limitierten Budgets und das daraus resultierende veränderte Kaufverhalten der Konsumenten bewirken ganz automatisch, nach marktwirtschaftlichen Mechanismen, Investitionen in die effektivsten und somit sinnvollsten Technologien, ganz ohne der Notwendigkeit ordnungsrechtlichen Eingreifens bzw. gelenkter Steuerungsimpulse seitens der Politik. Die sich verändernde Nachfrage schafft unweigerlich das notwendige Angebot. Das letzte bzw. erste Glied in der Kette ist der Endverbraucher, der durch seine freie Konsumentscheidung und die Begrenztheit seines persönlichen Budgets die notwendigen Veränderungen der Produktionsprozesse bewirkt. Es geht nicht nur um die Größe des persönlichen Fußabdrucks, sondern auch um die Anzahl der Füße. Dieses Konzept berücksichtigt außerdem auch ein wahrscheinliches weiteres Ansteigen der Weltbevölkerung. In diesem Falle ist lediglich eine Anpassung des Quotienten bezüglich des Ausgabevolumens des Eco erforderlich. Die vereinbarte Emissionsobergrenze bleibt davon unberührt. Denn anders als beim ungezügelten Geldmarkt ist das zur Verfügung stehende Klimagasbudget fix und nicht inflationär ausweitbar. Es darf keine Vermehrung des für eine Periode von der Klimabank ausgegebenen Gesamtkontingents erfolgen, so wie dies etwa bei der variablen Geldmenge eines Landes oder unserer Währungsunion allenthalben geschieht. Auch unterliegt die Komplementärwährung ECO nicht dem Zinseffekt. Das Verhältnis der Gesamtmenge an ECO zum Emissionskontingent bleibt stets hart miteinander verkoppelt. Der Handel mit ECO ist nur möglich, wenn nicht verbrauchte ECO zum Verkauf angeboten werden. Kauf und Erwerb bleiben dabei stets ein Nullsummenspiel innerhalb eines Kreislaufsystems, das in sich geschlossen ist. Der mit dem Erwerb eines Artikels oder einer Dienstleistung verbundene ausgewiesene Klimagaspreis kann während des normalen Bezahlvorgangs gleichzeitig mit der Belastung des Girokontos mit einer parallelen Abbuchung vom persönlichen Klimakonto erfolgen. Menschen, die keine EC-Karte haben oder es vorziehen, mit Bargeld zu bezahlen, können dies auch weiterhin tun. Sie bekommen bei Bedarf eine separate Klimabank-Checkkarte ausgestellt, damit bei einem Barkauf in Euro das fällige Klimakontingent von dieser Checkkarte abgebucht wird. Der ECO soll aus Gründen der besseren Handhabbarkeit eine bargeldlose, rein elektronische Ressourcenwährung sein, denn wer möchte schon gerne zwei Portemonnaies mit sich führen? Wie ergibt sich die Höhe der persönlichen CO2-Budgets? Wir gehen von folgenden exemplarischen Grundannahmen aus. In Deutschland liegt der derzeitige durchschnittliche CO2-Verbrauch bei ca. 9,7 Tonnen pro Person im Jahr. Stand heute müssen wir aber auf unter 2 Tonnen CO2-Emissionen pro Person im Jahr kommen, um das Klimaziel einzuhalten. Dies entspricht einer erforderlichen Reduktion um ca. 80%. 2 Tonnen CO2-Emissionen pro Person und Jahr entspricht demnach 166 Kilogramm pro Person im Monat. Zur besseren numerischen Handhabbarkeit wurde festgelegt, 1 Kilogramm CO2-Emissionen entspricht 10 ECO. Folglich ergibt sich eine monatliche Überweisung der Klimabank in Höhe von 1660 ECO pro Person auf die persönlichen Klimakonten. Dies ist das für alle Bürger gleiche, kostenlose ökologische Grundeinkommen. Demzufolge wird allen Bürgern durch ein Komitee basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Simulationen und Empfehlungen für einen festgelegten Betrachtungszeitraum dieses umweltverträgliche Kontingent an persönlichen Emissionen zugebilligt. Dieses klimaverträgliche Budget kann entweder selbst kostenlos verbraucht werden, anteilig verkauft werden an Menschen, die mehr als das ihnen zustehende Kontingent an Klimagas verbrauchen möchten, oder bei Bedarf aufgestockt werden durch Zukauf von frei gehandelten Kontingenten von Bürgern, die ihr Budget nicht selbst vollständig verbrauchen. Interessen bestimmen unser Handeln mehr als die Liebe zu Mensch und Natur. Diese Tatsache zugrunde legend, sollte man Anreize schaffen, statt kleinteilige Regelwerke und Verbote immer weiter auszubauen. Persönliche Emissionskontingente sind ein solcher Anreiz. Denn wir sind bestrebt, dieses begrenzte persönliche Budget zu schonen durch entsprechend verändertes Konsumverhalten. Ressourcen sparen wird dadurch so selbstverständlich wie Geld sparen.